cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Hallo und herzlich willkommen zum Monero Mumble Podcast. Heute die 16. Episode im Dezember und es ist wieder der zweite Sonntag, aber heute gibt es ein paar Ausnahmen oder Spezialfälle. Zum einen ist Alex heute nicht bei uns dabei und wir haben auch keine Live-Sendung, sondern Till und ich zeichnen heute die Sendung auf, ganz oldschool. Und wir hoffen, dass wir am 9. Januar im nächsten Jahr dann wieder zu dritt zusammenfinden. Hallo Till. Ja, hallo Grisha. Ja, nicht nur zu dritt, ich hoffe natürlich auf mehr Gäste bei der nächsten Episode. Genau. Aber ja, heute werden wir nochmal unserem Namen gerecht. Heute wird nochmal Mumble entstaubt und wir zeichnen jetzt über Mumble auf, sind deswegen leider nicht live. Genau. Ja, was hat sich so getan bei Monero? Ja, also das Größte, was stattgefunden hat, oder eigentlich zwei Punkte sind ja recht große Themen. Das eine ist die neue Softwareversion, die 0.15, und dann eben das Netzwerk-Update vom 30.11. Und ja, da die neue Softwareversion chronologisch ja vorher veröffentlicht wurde, würde ich sagen, fangen wir damit an, oder? Genau. Genau, also auf GitHub war das Release der 0.15er Version am 12.11. Und dann gab es am 19.11. oder am 18.11. gab es so einen Security Glitch, der auch nicht unerheblich war. Nämlich es gab auf den Servern von getmonero.org gab es kompromittierte Binaries zum Download. Zwar relativ kurzer Zeitraum nur, also das waren glaube ich irgendwie 35 Minuten, in der diese Version online stand, aber schlimm genug. Ja, auf jeden Fall. Das war ja noch vor dem Hardfork, oder? Genau, also das war auf jeden Fall vor dem 30. Ich meine, wie gesagt, es müsste 18. oder 19. müsste das gewesen sein, also gut eine Woche nach dem Release der neuen Version. Und wir hatten ja jetzt gerade im Vorgespräch nochmal nachgeguckt, also dieses Ticket, was dazu auf GitHub existierte, das ist inzwischen geschlossen, aber so richtig, also der Fehler ist zwar behoben, aber die Ursachen, wie diese kompromittierte Software da auf den Server kam, ist irgendwie noch nicht klar. Also zumindest konnten wir da jetzt so auf die Schnelle nicht zu finden. Ich werde aber auch das GitHub-Ticket nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, was wir rausfinden konnten, ist, dass die Binary-Files zum Download, die auf der Website angeboten werden, auf einem anderen Webserver liegen als auf dem Webserver, auf dem die Webseite gehostet wird, weil auf der Webseite stehen ja auch die Prüfsummen dieser einzelnen Binaries, die man wirklich auch jedes Mal überprüfen sollte. Wir haben im Vorgespräch auch zugegeben, dass wir es nicht getan haben, aber auf jeden Fall nachgeholt haben. Ich war auf jeden Fall sicherlich nicht davon betroffen, von diesem Austausch dieser Binaries. Der war ja sowieso nur für so ungefähr 30 Minuten anscheinend auf dem Server. Hat aber tatsächlich gereicht, dass es ein Opfer gab, dem Monero abhanden gekommen sind. Oder sagen wir mal mindestens eins, ne? Wir wissen ja nicht, wie viele noch betroffen waren. Ja. Vielleicht noch kurz zu der Wirkweise. Also was diese kleine Software gemacht hat, war zwei Sachen. Die haben im ersten Schritt haben sowohl den Seed der jeweiligen Wallets, also sowohl der vorhandenen Wallets als auch neu generierter Wallets zu einem Command-and-Control-Server geschickt. Und in einem zweiten Schritt, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das auch die kompromittierte Wallet gemacht hat oder ob das über deren Server lief. In einem zweiten Schritt wurden dann auf jeden Fall die verfügbaren Moneros der Konten halt auf ein anderes Monero-Konto transferiert. Also ja. Das heißt für die Betroffenen ein Vollverlust. Man muss auch sagen, das ist nahezu so ein Worst Case für Monero. Gut, dass es ziemlich schnell auch rausgefunden wurde, weil jemand manuell tatsächlich die Hashes geprüft hat. Wenn jetzt alle so Muffel gewesen wären wie wir, wer weiß, wie viele Leute das dann noch getroffen hätte. Ja. Ich versuche ja immer, meine Binaries von GitHub zu laden, aber was bei Monero häufig der Fall ist, dass diese erst auf GitHub erst später kommen als auf der Webseite oder auf als dass sie auf Reddit verlinkt werden. Weil ich ja immer gleich alles sofort ausprobieren will, hole ich sie im Endeffekt dann doch eher immer dann von dort. Ja, aber ne, also so als Early Adopter tritt man halt manchmal auch in solche Fettnäpfchen. Ja. Schlauer muss man aber, schlauer wäre es gewesen von den Angreifern, hätten sie es so direkt zum Hardfork gemacht, weil dann hätten viel mehr Leute die neue Software runtergeladen, anstatt, weißt du, so ein, zwei Wochen davor. Ja, ja, also ich meine, es ist ja wirklich ein Zufall in Gänsefüßchen, wenn das jetzt wirklich nur diese 35 Minuten waren, die diese Software online war, dass genau in dem Zeitraum auch gerade jemand die Software runtergeladen und den Hash-Wert geprüft hat. Ne? Also hätte ja auch viel länger schief gehen können. Ja, und wie gesagt, also die Ursachen, also wie ist diese Software da drauf gekommen, ist halt noch relativ unklar. Und würde mich schon mal interessieren, ob da überhaupt noch weiter dran geforscht wird, ob sie da weiter hinterher sind, weil dieses Ticket auf GitHub ist auf jeden Fall als geschlossen markiert. Also da ist erstmal nichts weiter zu erwarten. Ich hoffe, dass da nochmal irgendwelche Veröffentlichungen zu erfolgen. Ja, so wie ich die Leute kenne, die sowas leiten, so die gerade die Webseite und auch Fluffy Pony, ich weiß nicht, ob noch immer er die Binaries erstellt, ich glaube ja. Also mindestens signiert er die, ja. Ja, die lassen sowas nicht auf sich sitzen. Natürlich schließen die da auch die Sicherheitslücke, wenn die bekannt ist. Ja. Darauf vertraue ich definitiv. Sprechen wir mal darüber, was die neue Wallet-Software jetzt besser macht, oder? Ich glaube, also, hat sich in der Wallet-Software überhaupt viel geändert? Also in der GUI-Software ja eher nicht, ne? Ja, ich lese hier gerade bei den Release-Notes, dass für Tails OS der Support verbessert wurde. Okay. Auf der Transaktionshistorie-Seite gab es auch Verbesserungen. Sie schreiben allerdings nicht was. Auf dem Trezor-Device, wie sagt man dazu nochmal, Hardware-Wallet, auf diesem Trezor-Gerät, kann man jetzt die Adressen einsehen. Ich muss sagen, ich habe keinen Trezor, ich habe diesen Ledger. Und da konnte man immer alle Adressen einsehen, seine eigene oder auch wenn man irgendwo eine Transaktion also macht, irgendwo was hinsendet, konnte man immer die Adressen sehen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was da sich verändert hat. Ja. Es gibt jetzt einen Simple Mode, der sorgt dafür, dass öffentliche Nodes automatisch gefunden werden und wenn eine ausfällt, offline ist sozusagen, dass er dann von selbst zur nächstbesten Node wechselt. Ja, wobei dieses Feature noch nicht so hundertprozentig funktioniert, aber können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Das war ja das Problem, was ich auch hatte hier mit diesem Simple Mode und Expert Mode. Ja, können genau. Wir eigentlich auch jetzt direkt machen. Oder? Können wir jetzt kurz besprechen. Genau. Und zwar hatte ich mir nach der Version 15.0.0 hatte ich mir die GUI, die 15.0.1 runtergeladen. Die ist, ich weiß nicht mehr genau, von welchem Datum die jetzt war. Auf jeden Fall nach dem Hardfork. Vor 19 Tagen, also ungefähr 20. November. Ne, dann ist es ja vor dem Hardfork gewesen. Da gab es schon die 01er. Okay, dann habe ich das verwechselt. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mir diese Version heute nochmal installiert und hatte danach das Problem, dass ich mich eben nicht zum Netzwerk verbinden konnte und auch diesen Einstellungsreiter für die Netzwerke nicht mehr gesehen habe. Und wie ich dann gerade rausgefunden habe, ist es so, dass irgendwie bei diesem Update man wohl in den normalen Standardmodus wieder zurückgewechselt wird und nicht in den Expertenmodus. Und in diesem normalen Standardmodus hat er mir dann auch gesagt, er kann sich nicht zum Netzwerk verbinden und hat dann auch so einen Button angeboten zum Neuverbinden zu einem anderen Node. Allerdings, egal wie oft ich darauf geklickt habe, er hat mich halt nicht zu einem funktionierenden Node verbunden. Und erst nachdem ich mich abgemeldet habe, dann die Wallet umgestellt habe auf Expertenmodus und mich dann neu bei meiner Wallet angemeldet habe, dann konnte ich es erst wieder einstellen. Du sagtest, beim Update auf die neue Wallet-Software wurde bei dir automatisch der Simple Mode aktiviert, wo du doch vorher den Expert-Mode aktiviert hattest. Genau. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Bei mir hat es die Einstellungen so gelassen. Noch den Expert-Mode an. Okay, also du bist auch auf der 01? Genau. Ja, also keine Ahnung, woran es lag, aber also ich hatte vorher immer diesen Reiter, wo ich den Server einstellen konnte, weil ich auch öfter mal das Problem hatte, dass meine Remote-Nodes halt nicht erreichbar waren und ich dann switchen musste. Und diese Einstellung war jetzt halt weg. Also irgendwie, ich vermute mal, dass es jetzt im Rahmen der Umstellung war, also im Rahmen des Updates war, dass er mich da zurückgesetzt hat in den Standardmodus. Was mir aufgefallen ist, ich betreibe ja selber einen Full-Node, einen öffentlichen. Und hin und wieder kommt es einfach vor, dass ich mich zu meinem eigenen Node nicht mehr verbinden kann. Und wenn ich dann in die Log-Dateien schaue von meinem Server, wo das drauf läuft, dann sieht es so aus, als würde der wunderbar funktionieren, keine Fehlermeldung. Er sagt, hey, ich bin online, ich bin erreichbar. Aber in Wirklichkeit muss ich dann doch einfach den Service abschießen und neu starten, dass es wieder geht. Das muss ich so alle paar Wochen mal machen. Und das finde ich schon ziemlich nervig, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass, wenn man den einmal startet, dass der auch immer erreichbar ist von außen. Okay. Weil was da ja Abhilfe schaffen könnte, das wird aber natürlich nur die Symptome beheben, nicht die Ursache, wäre halt irgendwie einen Cron-Job auf dem Server zu machen, der einmal am Tag den Dienst neu startet. Ja, das könnte ich natürlich machen. Aber ich gebe dir recht, also sollte ja einfach funktionieren. Ja. Weiterhin gab es kleine UI und UX-Improvements für das Wallet. Ich glaube, mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen. Das war eigentlich eine recht ähnliche Erfahrung jetzt mit der Wallet wie davor, auch für mich jetzt zumindest. Ich habe ja kein Tails OS und kein Trezor Device, von daher nutze auch den Simple Mode nicht. Für mich hat sich da jetzt nicht so viel getan. Ja, also mir geht's ganz ähnlich, ne? So die Benutzeroberfläche ist relativ gleich geblieben. Ich war jetzt auch gerade noch mal oder bin jetzt gerade hier auf der Transaktionsseite. Da sehe ich jetzt auch nicht, was die da genau irgendwie improved haben. Ich weiß gar nicht, es gibt jetzt den gesamten Verlauf exportieren als Option, aber ich meine, das gab es vorher auch schon. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ist mir noch nicht mal also das könnte sonst das Feature sein, was neu dazugekommen ist, aber wie gesagt, ich glaube, dass ich das auch vorher schon mal gesehen habe. Da kann ich mich aber auch irren. Ja, ansonsten, also wie gesagt, ich finde die GUI ja eh relativ schick und sehr aufgeräumt. Wird mir gut und wie gesagt, es hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Also die paar wenigen Änderungen, die es gab, fallen einem nicht direkt ins Auge. Ja, ich finde, dass wenn man sich mit einem Remote-Node verbindet, vor allem wenn man einen schon eingetragen hat und man startet die Wallet dann mal neu nach ein paar Tagen, dann braucht er bei mir immer so ein paar Gedenksekunden bis fast schon Minuten, dass der sich mit dem Remote-Node verbindet, weil dann steht er immer am Anfang erstmal disconnected. Warte ich und irgendwann fängt er dann mal an so, hey, jetzt rufe ich mal eine Verbindung auf. Ja, das geht mir ähnlich. Also bei mir brauchst du auch immer so ein paar Sekunden bis zu einer Minute, würde ich mal so aus der Hüfte schießen, ja. Bis er überhaupt anfängt zu synchronisieren. Ja, das ist bei mir auch und so. Und in der Zeit denke ich mir immer, ach Gott, ich muss auf meinem Server wieder den Service neu starten. Dann schon mal per SSH rein und gucken und dann auf einmal, ah ja, synchronisiert ja doch. Ja. Okay, kommen wir gleich mal zum Network Upgrade. Hier wird es schon spannender. Wir haben hier vier große Updates. Dieses Mal würde ich sagen, bauen wir sie mal von hinten auf und kommen zum spannendsten Teil am Schluss. Wir haben jetzt eine 10-Block Lock-Time bedeutet. Wir haben auf Protokollebene ich kann es gerade nicht so gut erklären, glaube ich. Wenn du eine Transaktion hast, die eintreffend ist, dann dauert es jetzt immer 10 Blöcke, bis sie dir auch gut geschrieben wird. Richtig? Ja, genau. Also es gibt ja in dieser Monero-Anzeige, also in der GUI, gibt es ja oben links das kleine Fenster, wo das aktuelle Guthaben drinsteht. Und jede Transaktion, egal ob eingehend oder ausgehend, du hast recht, nur bei den eingehenden macht es ja Sinn, da wird das, was quasi neu im Netzwerk propagiert wird, als, sage mal in Gänsefüßchen, Überweisung auf das eigene Konto, wird dann erstmal noch gelockt und erst wenn 10 Blöcke diese Transaktion bestätigt haben, dann wird das auch gut geschrieben und ist verfügbar. Also man sieht eine einkommende Transaktion natürlich, sobald die im Block gemeint wurde, aber ausgeben kann man sie erst, nachdem 10 Blöcke gemeint wurden, richtig? Genau. Und ein Block sind 2 Minuten, also das heißt, man wartet circa, also man sieht eigentlich sofort, dass das Geld gesendet wurde, aber man muss 20 Minuten warten, bis man es dann selber wieder ausgeben kann. Ja, so als zweiten Punkt, Transaktionen benötigen jetzt mindestens zwei Outputs. Genau, aber das dürfte ja für die den Anwender selber gar nicht betreffen. Das macht ja der Daemon im Hintergrund, ne? Ja. Drittens, die Payment-IDs sind jetzt Geschichte. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Mittlerweile haben wir nur noch Subaddresses. Das heißt, für jede Bezahlung generiert man sich eine neue Subaddress und kann so besser Zahlungen empfangen und unterscheiden von wo sie kommen. Und ich weiß auch gar nicht, diese Payment-IDs, also ich selber habe die einmal bei irgendeiner Börse nutzen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Poloniex war oder so, aber also gerade für die Börsen war das wohl wichtig, damit sie halt mit einem großen Monero-Konto unterschiedliche Unterkonten quasi bedienen konnten, also Benutzer-Accounts. Ja, und dafür gibt es jetzt eben als Ersatz die Funktion der Subaddresses. Ja, wenn ihr noch eine Börse seht, die noch Payment-IDs benutzt, dann besser mal nicht irgendwie was da mit Withdrawing machen. Aufpassen, das wird nicht mehr funktionieren. Ich habe nämlich gelesen, es gibt noch irgendeine Börse, die da immer noch nicht reagiert hat. Welche das ist, weiß ich gerade nicht mehr. War jetzt nicht so eine so große, soweit ich weiß, aber ja, im Hinterkopf behalten, dass das sich jetzt geändert hat. Genau, und im Zweifel die Börse dann auch mal direkt anschreiben, damit sie auf das Netzwerk-Upgrade eingehen. Genau. So, und die größte Veränderung gab es wieder mal, wie jedes halbe Jahr bisher, einen neuen Proof-of-Work-Algorithmus, RandomX, wir haben schon oft darüber gesprochen, ein CPU-fokussierter Algorithmus, der auf Grafikkarten nicht mehr so effizient läuft und erst recht nicht ASIC-kompatibel ist, auch nicht mit FPGAs. Back to the roots, würde ich sagen, ne? Wie bei Bitcoin im White Paper damals, one CPU, one vote, ne? Ich weiß gar nicht, ob das in White Paper drin stand, aber das ist ja eigentlich dieses Prinzip, ne? Dass jeder hat ja einen Computer, der auch Monero nutzen will. Wenn du mit dem Netzwerk interagieren willst, brauchst du ein Device, das eine CPU hat. Und jetzt hast du auch die Möglichkeit, damit effizient zu minen. Das ist super für die Dezentralität. Und ja, ich glaube, wir haben das Thema schon oft genug hier breitgeschlagen. Erzählen wir lieber mal was, wie dieser Network-Upgrade vor sich ging. Ich war live dabei mit zwei Minern. Hab sie wieder ausgepackt und eingeschaltet vor dem Hardfork und kurz danach. Und ich muss sagen, dieses Mal war es so der wirklich allersmootheste Upgrade, den ich miterlebt habe. Wir haben nämlich den Block mit dem neuen Proof-of-Work-Algorithmus sofort gefunden und es ging einfach fast genauso weiter wie vorher. Alles hat wunderbar funktioniert und es gab jetzt nicht irgendwie sowas, dass man sagt, okay, die Netzwerkschwierigkeit ist viel zu hoch. Es hat jetzt eine Stunde, bis wir den neuen Block finden. Nee, das war überhaupt nicht so. Es hat wunderbar funktioniert. Und pre-fork-mäßig waren wir bei ungefähr 300 Megahashes pro Sekunde. Und mittlerweile sind wir so bei 850, 900 Megahashes pro Sekunde. Liegt einfach daran, dass wir nicht einfach dreimal mehr Miner haben. Das liegt einfach daran, dass der Algorithmus einfach eine höhere Hashrate jetzt mit sich bringt. Ich kann nur für mich sagen, für mich hat sich meine Hashrate auf meinen Geräten verneunfacht. Die Network Hashrate hat sich verdreifacht. Das bedeutet, für mich ist es dreimal profitabler geworden jetzt mit dem Mining als davor. Wobei ich das ja auch eher mache so zum Spaß und zum Ausprobieren. Die Miner sind auch schon wieder abgeschaltet bei mir. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch eigentlich so Standard-Hardware, ne? Jetzt also nichts unbedingt Spezielles dafür. Also ich habe einen iMac mit einem i7-Prozessor aus dem Jahr 2014. Mit dem mache ich noch gute 2400 Hashes pro Sekunde. Ja, das ist schon solide. Da hat der so 300 Hashes mit dem CryptoNote Proof-of-Work-Algorithmus gemacht. Ja, bleibt spannend, wie sich jetzt die Hashrate weiterhin entwickelt. Also wenn man sich die letzten Monate mal anguckt, also es war ja wirklich relativ konstant, immer so bei 300 bis 350 sowas, ne? Irgendwie dazwischen hat sich's relativ konstant eingependelt. Ja. Gibt's noch sonst was zu sagen zu dem Network-Upgrade? Ja, also dasselbe, was du gesagt hast, ne? Keine größeren Skandale, nichts ist passiert, also geschmeidiger Durchlauf. Ich habe jetzt von keiner Börse gehört, wo irgendwas nicht mehr funktioniert oder sonst wie. Also scheint alles gut vorbereitet und gut abgelaufen zu sein. Ich glaube, Binance hat ein bisschen noch gebraucht, aber die sind mittlerweile auch am Start. Okay. Ja. Kommen wir auch jetzt schon zum letzten Thema, oder? Genau. Das ist jetzt wieder weniger technisch, sondern eher politisch. Und zwar die Kryptobörse BitPay hat Monero gedelistet, also aus der aus den verfügbaren Kryptowährungen rausgenommen, beziehungsweise lassen das jetzt langsam auslaufen. Also wenn ihr dort noch Moneros habt, könnt ihr die bis zum 20.05. nächsten Jahres euch noch ausbezahlen lassen. Der Handel endet am 19.02., also das heißt, ab da könnt ihr schon nicht mehr gegen andere Kryptowährungen tauschen. Und die letzten Einzahlungen waren nur bis 29.11. möglich. Also das heißt, da wird der Handel mit Monero demnächst aufhören. BitPay selber schreibt über sich auf ihrer Website, dass sie die drittgrößte Börse Europas wären. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber gehe ich jetzt mal von aus. Also ist wieder eine Börse mehr, die im vorauseilenden Gehorsam Monero delistet und begründet das auch hier wieder mit die Möglichkeit der Geldwäsche und des Zuflusses aus externen Netzwerken. Also was auch immer damit gemeint ist. Also wir hatten ja im Vorgespräch schon vermutet, dass es irgendwie um ausländische Finanzierung oder was weiß ich ja, halt, also Geldwäsche im Groben, was da mit dem Zufluss aus externen Netzwerken gemeint ist, wissen wir auch nicht so richtig. Ja, und das ist natürlich schade. Ne? Also es gab jetzt keinen gesetzlichen Zwang dazu. Wie gesagt, die größte europäische Börse, an der Monero gehandelt wird, ist meines Wissens nach Kraken. Und die haben es ja auch noch nicht rausgenommen. Also das heißt, es gibt keine gesetzliche Grundlage, die es verbietet. Sondern was wir jetzt gerade sehen, ist hier halt wirklich ja, vorauseilender Gehorsam. Ja, wir haben auch rausgefunden, BitPay kommt aus Estonia. Was ist nochmal das deutsche Wort dafür? Estland, ne? Estland, ja. Estland. Ja, ist ja auch in der EU. Es gibt keine EU-Richtlinien dazu, irgendwie Monero zu verbieten. Die machen es mehr oder weniger freiwillig. Sie sagen auch, sie möchten Teil sein eines freundlichen Banksystems und verfügbar sein für Zahlungsanbieter. Okay, ist für mich ein bisschen sowas wie weiche Knie kriegen. Aber ich frage mich da halt immer, gab es da jetzt Fälle von Geldwäsche, wo die jetzt schon sagen, oh scheiße, bei uns ist irgendwas passiert oder handeln die da präventiv? Man weiß es ja nicht so genau, ne? Ich sag mal so, also rein theoretisch, da Monero halt so anonym ist, wie es ist, können sie ja auch gar nicht sagen, das war jetzt Geldwäsche und das war keine Geldwäsche, weil es weiß ja niemand, wem die Konten gehören und wo welche Summen herkommen und hingehen. Außer sie haben einen geständigen. Bitcoin zu Monero getauscht haben und an den Bitcoin irgendwie Geldwäsche nachverfolgen könnte und man sieht jetzt, oh, jetzt ist das in Monero geflossen und wohin es jetzt fließt, wissen wir ja nicht. Das ist eigentlich kein Grund, Monero zu delisten. Aber das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Selbst der unbedarfteste Nutzer ist ja nicht davor gefeilt, auch mal irgendwie einen tainted Bitcoin bei einer Börse zu erwerben. Oder im privaten Handel oder wo auch immer. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, dieser Bitcoin, der hier gegen Monero getauscht wurde, stammt aber aus Geldwäschegeschäften, dann heißt das ja noch lange nicht, dass derjenige, der es getauscht hat, auch direkt an dem Geldwäschegeschäft beteiligt war. Ja, genau. Und wenn du den Bitcoin einmal zu einer Börse geschickt hast, dann ist er weg. Ja. Wenn die dann sagen, oh, wir nehmen den nicht an, dann muss man hoffen, dass man eine Refund-Adresse angegeben hat. Wollte ich gerade sagen, also wenn sie den nicht annehmen, wäre ja noch schön. Ich gehe mal davon aus, in der Regel werden sie die einfach blocken und dem Finanzministerium melden und sagen, hier habt ihr einen getainteten Bitcoin, wo dürfen wir euch den hinschicken? Ja. Ja, also das sieht alles nicht gut aus und man sieht, also die Anonymität im Zahlungslauf ist irgendwie politisch nicht mehr gewollt oder zumindest mal unter Beschuss und bleibt spannend, wie die Gesellschaft damit umgehen wird. Also die Abschaffung des Bargelds ist ja so ein zweiter Punkt, der für mich total parallel zu diesem läuft und in die gleiche Richtung geht und ja, sieht so aus, als wäre da der bürgerliche Aufschrei relativ verhalten. Ja, ich werde mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit im nächsten Jahr auch vermutlich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Ist die Gesellschaft, ist die Wirtschaft, ist die Politik überhaupt bereit für ein anonymes Zahlungsmittel im Internet? Ja. Was sind die Interessen der jeweiligen Seiten und welche rechtlichen Grundlagen wird es geben und welche technischen Möglichkeiten wird es geben? Super spannend, darüber mache ich schon immer Übersteigt Gedanken. möglicherweise meine Fähigkeiten. Das übersteigt allerdings die Fähigkeiten von meiner Siri. Hat man das gehört, Till? Okay. Ja, tut mir leid. Auf jeden Fall freue ich mich richtig, nächstes Jahr mich wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandersetzen zu dürfen. Spätestens dann mal davon berichten. Wie lange wirst du daran arbeiten? Na, vermutlich von März bis Juni. Ja, spannend. Wie immer gespannt, was dabei rumkommt. Ja, das So. war heute eine ziemlich kurze Episode. Wollte ich gerade sagen, also mit den eigentlichen Inhalten wären wir durch. Die nächste Episode wäre dann erst im neuen Jahr und zwar am 9. Januar. Dann werden wir höchstwahrscheinlich, wenn da nichts zwischenkommt, auch wieder auf Jitsi sein und für unsere Gäste den Livestream anbieten. Ihr könnt euch dann da gerne beteiligen. Wir werden es auch vorher nochmal ankündigen. Und ja, dieses Jahr, was jetzt so aus Monero-Sicht vielleicht noch spannend wäre, sind eben die der Chaos Communication Congress zwischen den Feiertagen in Leipzig dieses Jahr. Wer da hinkommen kann, wird da wohl auch einen Monero-Tisch finden. Was hast du da Das noch ist irgendwas von Monero gehört? Village. Ja, genau, oder das Monero Village, ja. Ja, ich war ja letztes Jahr dort. Ich fand das ziemlich cool gemacht. Also, es war nicht ziemlich groß oder es war schon groß, aber nicht so krass besucht. Aber da gab es echt coole Vorträge. Wenn die jetzt dann noch so ein bisschen dran optimieren mit der Soundqualität und so im Vergleich zum letzten Mal, kann ich mir vorstellen, dass es richtig geil ist, den ganzen Tag dort zu verbringen und sich einen Vortrag nach dem anderen anzuhören, anstatt sogar zu diesen großen Vorträgen vom allgemeinen CCC zu gehen. Auch ich habe da super geile Postkarten mitgenommen und allgemein so Merch von Monero. Für mich eigentlich was ganz Einzigartiges, weil ich das dort zum ersten Mal zu meiner Verwunderung gesehen habe, dass Leute so richtig geile Design-Sachen mit Monero gebastelt haben. Weißt, man fühlt sich ja immer so alleine und niemand sonst in deinem persönlichen Umfeld interessiert sich dafür und ist so enthusiastisch für dieses Thema, sondern nur wir Internetleute. Und dann kommst du da so zu dem Treffen und da ist einfach ein Haufen Leute, die genauso verrückt sind wie du. Schon geil. Ja, das trifft ja eigentlich auf den kompletten Kongress zu, aber ja, bei Monero ist es natürlich nochmal im Speziellen die Blase Ja. noch ein wenig kleiner, ja. Cool. Weißt du eigentlich, Also. gab es eigentlich beim letzten Mal auch Aufzeichnungen der Village-Vorträge? Weil ich hatte davon nichts gesehen oder gehört. Da war eine Kamera auf jeden Fall. Das wurde auf jeden Fall gefilmt. Ja, ansonsten müssen wir das Aber halt ich weiß nächstes nicht, Jahr mal ob's. nachreichen, ne, wenn da was Ja, ich kam. weiß nicht, ob's dort. Boah, weiß ich nicht mehr, sorry. Ja. Keine Ahnung. Ja, also ich hätte jetzt nur gedacht, vielleicht, wenn es dieses Jahr auch wieder Aufzeichnungen gibt, dann könnten wir uns ja vielleicht im Vorfeld der nächsten Sendung mal anschauen und gucken, was da Interessantes bei war. Aber da können wir dann ja Ja. immer noch spontan entscheiden. Okay, haben wir es oder hast du noch was? Ne, wir haben es. Also, ich wünsche euch ein schönes Jahr. Genau, schöne Geht fleißig zum Feiertage. CCC und wir sehen uns am 9. Januar 2020 wieder. Hoffentlich zu dritt plus Gäste oder einem Stammgast, der vielleicht auch mal dann festes Mitglied von Monero Mumble werden könnte, oder? Genau, da sind wir ja in Planung. Es liegt im Moment, glaube ich, noch an den Kommunikationskanälen, dass es noch nicht stattgefunden hat. Aber genau, vielleicht haben wir da im nächsten Jahr schon Neues zu berichten. Ansonsten würden wir sagen, wünschen wir euch ein schönes Restjahr 2019, schöne Feiertage, guten Rutsch und dann hören wir uns im neuen Jahr am 9.1. wieder. Und wenn ihr live dabei sein wollt, dann klickt auf moneromumble.de. 9.1.18 Uhr geht's los und den Link zum Jitsi-Stammtisch findet ihr dann auf unserer Seite. Bis dann, tschüss. Ciao.